Zwischen dem ehemaligen KZ Buchenwald und der wiedererstandenen Frauenkirche in Dresden liegen 2 Autostunden. Und doch sind es Welten. Hier der Ort willkürlicher Gewalt und nationalsozialistischer Terrorherrschaft. Dort das Symbol für Wiederaufbau und den Willen zur Versöhnung. Zwischen der Universität von Kairo und dem ehemaligen KZ Buchenwald liegen 4 Flugstunden. Und sie haben nichts, aber auch gar nichts miteinander zu tun. Und doch hat sie Barack Obama miteinander in Verbindung gebracht. Seine Botschaft hier wie dort, man kann aus der Geschichte lernen, man muss nicht Gefangener der Vergangenheit bleiben. Das Werben um einen Neuanfang. Das war das Leitmotiv Obamas auf seiner Reise in die visionäre Zukunft des Nahen Ostens und in die reale Vergangenheit Europas. Er hat es sich nicht leicht gemacht. Er hat nicht einfach einen Schlussstrich unter 8 Jahre George Bush gezogen. Obama bekannte sich zu den Fehlern der jüngsten Vergangenheit und nannte sie beim Namen: Guantanamo, Abu Ghraib, Afghanistan, Irak. Kein Wort mehr von der Achse des Bösen, vom Islamofaschismus, vom Kampf der Kulturen. Obama traf einen anderen, den richtigen Ton, ohne jede Arroganz und Überheblichkeit, ohne Drohgebärden. Stattdessen betonte er die gemeinsamen Interessen der Kulturen und zollte dem Islam Respekt. Er beschwor die Prinzipien von Gerechtigkeit, Toleranz und Menschenwürde, gleiche Rechte für alle, Dialog auf Augenhöhe. Das war glaubwürdig, das war beeindruckend. Und doch war es erst der Anfang einer Friedensinitiative, für die es noch gar keinen detaillierten Fahrplan gibt. Nur andeutungsweise lässt sich eine Agenda erkennen, die einen Ausweg weisen könnte. Es geht Obama um Gespräche auf allen Ebenen und in alle Richtungen. Israelis, Palästinenser, Syrer, Libanesen, Iraner, mit allen Beteiligten will der amerikanische Präsident ins Gespräch kommen. Barack Obama ist überzeugt davon, dass er all diese Staaten und Kräfte gleichzeitig mit einbeziehen muss, wenn es Frieden zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn geben und der Nahe Osten zur Ruhe kommen soll. Neu ist dabei nicht, dass er ganz allgemein das Ende von Gewalt und Terror fordert. Neu ist, dass er die radikal-islamische Hamas konkret in den Dialog einbinden will. Neu ist nicht, dass er die engen Beziehungen zwischen den USA und Israel betont und von untrennbaren Bindungen spricht. Neu ist indes, dass er Israel vor ausschließlich arabischem Publikum harsch für die Siedlungspolitik kritisiert. Neu ist, dass er gleichzeitig beide Seiten anmahnt, die gegenseitigen Rechte anzuerkennen. Das ist nicht nur eine Stilfrage, es geht um Inhalte. Barack Obama will die amerikanische Nahostpolitik neu ausrichten. Statt Einseitigkeit Ausgewogenheit, statt Parteinahme ehrliche Vermittlung. Der amerikanische Präsident ist offenbar fest entschlossen, sein ganzes politisches Gewicht und das Prestige der USA in die politische Waagschale des Nahen Ostens zu werfen. Das macht Hoffnung, birgt aber auch unübersehbare Risiken. Tatsächlich gibt es mehr Fragezeichen als Gewissheiten. Wie erfolgversprechend ist das Gesprächsangebot an den Iran, wenn Ahmadinejad weiter an der Bombe baut? Wie geht es weiter im Irak? Wird die neue Strategie in Afghanistan greifen? Plant Al-Qaida neue Terroranschläge, um bei nächster Gelegenheit den Prozess der Annäherung kaputt zu bomben? Und nicht zuletzt, wie wird sich Israel verhalten, an dessen Spitze 2 ausgewiesene Hardliner stehen? Israel fühlt sich von den USA im Stich gelassen. Der anvisierte Dialog zwischen Washington und Teheran hat für Nervosität in Israel gesorgt. Darauf muss man Rücksicht nehmen, denn ohne Israel geht gar nichts in diesem Prozess. Überall wird Obama nachfassen und Hilfestellung leisten müssen. Und er wird selbst Unterstützung brauchen. Von allen friedensbereiten Kräften in der Region. Von den Menschen im Iran und im Libanon, die bei den Wahlen dort in diesen Tagen durchaus die Wahl haben. Von der Türkei, die wieder als Vermittler gebraucht wird. Und nicht zuletzt von den Europäern, die sich im Nahen Osten immer gegenseitig auf den Füßen standen, statt gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Angela Merkel hat Obama schon für seine Politik gewonnen. Sie sprach von einem engen Schulterschluss. Bleibt abzuwarten, ob das zur gemeinsamen europäischen Linie wird. Neues Vertrauen zu gewinnen, ohne Altes zu verspielen, das wird zu einem Balanceakt werden. Es könnte sich aber noch als die Erfolgsformel für einen neuen Nahen Osten erweisen.